Kurz vor Mitternacht der Blick auf das Wetter für Baden, Hessen, die Pfalz, das Elsass und die Schweiz. In der Nacht mitunter auflockernde Bewölkung und vorübergehend abklingender Niederschlag. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1200 Meter. Morgen im Tagesverlauf dann wieder bedeckt und zum Teil ergiebiger Niederschlag oberhalb 1000 Meter als Schnee. Die Höchsttemperaturen 5 bis 9 Grad und die weiteren Aussichten. Am Sonntag ist es kalt und wiederholt Schauer bis in tiefere Lagen mit Schnee vermischt. Im Laufe des Montags dann Wetterberuhigung und kurze Aufheiterung. In der Nacht gibt's Frost. Radio Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 24 Uhr mit Max Lehrer. Die rechtsextreme Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei FAP und die Hamburger Nationale Liste sind seit gestern verboten. Zur Begründung hieß es, beide Organisationen richteten sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik. Bundesweit wurden mehr als 50 Wohnungen von FAP-Funktionären durchsucht. Dabei wurden Waffen und Propagandamaterial sichergestellt. Das Vermögen der FAP wurde beschlagnahmt. In der bayerischen Metallindustrie hat der erste Streik seit mehr als 40 Jahren begonnen. Die Schwerpunkte liegen in Nürnberg, Augsburg und Ingolstadt. Die Gewerkschaft hatte rund 11.000 Metaller in 21 Betrieben zum Arbeitskampf aufgerufen. IG Metall-Chef Zwickel machte neue Verhandlungen erneut von einem konkreten Angebot der Arbeitgeber abhängig. Aus Solidarität mit den bayerischen Metallern kam es in Baden-Württemberg und Hessen zu Warnstreiks. Die CDU-SPD-Koalition im Thüringer Landtag hat die umstrittene Erhöhung der Diäten beschlossen. Die Abgeordneten so erhalten rückwirkend zum November 94 monatlich 7.000 Mark statt bisher 4.900. Außerdem wurde die steuerfreie Aufwandsentschädigung sowie das Kilometergeld erhöht. Nur die PDS, die einzige Oppositionspartei im Landtag, stimmte gegen die Erhöhung. Bei Opel ist die größte Autorückrufaktion Europas angelaufen. Mehr als 2 Millionen Astras sollen mit einer zusätzlichen Schelle zwischen Tankstutzen und Karosserie nachgerüstet werden. Beim Tanken hatte es mehrfach Brände gegeben. Außerdem müssen alle Opel-Fahrzeuge mit Airbag überprüft werden. Insgesamt sind rund 3 Millionen Fahrzeuge betroffen. Der Streit zwischen den USA und Frankreich über die Spionagevorwürfe gegen US-Bürger hat sich zugespitzt. Frankreichs Premier Balladur hat seine Minister aufgefordert, sich nicht mehr dazu zu äußern. Zuvor hatte Innenminister Pascal in Interviews die Affäre als sehr schwerwiegend bezeichnet. Die USA hätten sich nicht bemüht, ausreichend schnell die Angelegenheit zu regeln. Washington wies die Behauptung Pascals zurück. Die Affäre sei möglicherweise aus US-Quellen bekannt geworden. Das deutsche Gipfeltreffen beim internationalen Hallentennisturnier in Stuttgart ist perfekt. Nach Boris Becker zog auch Michael Stich in das Halbfinale ein. Er besiegte den Russen Alexander Volkov mit 6:2 und 7:5. Zuvor hatte Becker Jewgeni Kafelnikow aus Russland mit 7:6 und 7:6 bezwungen. Die beiden deutschen Wimbledon-Sieger treffen heute zum 11. Mal aufeinander. Radio Regenbogen mit der Zeit, 0 Uhr und 2,5 Minuten. Radio Regenbogen mit dem Verkehrsservice. Derzeit legen uns keine Hinweise über Verkehrsstörungen vor. Wir wünschen weiterhin eine störungsfreie und gute Fahrt. Radio von hier. Radio von hier. Radio Regenbogen. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Charlie 2000. Charlie 2000. Hey, party people, Charlie is back. Get boys to try and bist euch die Ohren weg. Jump to the rhythm, feel the beat. Charlie 2000 macht alles mit. Er ist beliebt bei alt und jung. Was soll ich euch sagen? Er hat einfach Schwung. Get up, everybody, move to the sound. Charlie ist klasse, der ist echt all round. Charlie 2000. Charlie 2000. Power Play. Music power, power, power. Power. Mark O. Mann, das ging ja ab. Hören wir uns noch eins an. Oi, oi, oi. It's cool. Hey Mann, zieh sie dir rein. Affenstark. Jetzt reicht. Nein, L, es reicht überhaupt nicht. Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Ja. Das würde so passen, weil wir heute kein Gewinnspiel machen. Das können wir heute nicht machen, aus technischen Gründen. Aber nächsten Freitag ganz klar wieder. Hey! Aber jetzt geht's mal los hier. Heilig, heilig, deine Welt sind die Berge. Heilig, heilig, denn hier oben bist du zu Haus. Dunkle Tannen, grüne Wiesen im Sonnenschein. Heilig, heilig, baust du zum Glück nicht sein. Oh, Stunde, sie muss es erfahren. Ich seh ihre Lippen mit dem frohen Lachen, möchte alles machen, um daran zu leben. Aber heute bestimmt geht's mir, Gründe hab ich ja genug dafür. Ich trete einfach vor sie hin und sage ihr, wie verliebt ich bin. Sagt sie dann noch nein, ist mir egal, denn ich warte nicht auf ein anderes Mal. Ich nehm sie einfach in den Arm und sage ihr mit meinem Charme. So kann nur ein Engel sein. Ja, das ist die Lichtensteiner Polka. Faschingsfreitag bei Radio Regenbogen bei Charlie. Ja, fröhlich wollen wir sein. Juhu! Darum hack ich dein Radio klein. Und darum schmeiß ich dein Radio an die Wand. Und darum setz ich dein Radio an. Und dein Radio klein. Jeden Freitag von 22 bis 2 Uhr. Charlie 2000 hier. Atmosphäre und Leben pur. Jede Woche bei Charlie 2000 im Bluebox Club der Badischen Beamtenbank. That's it. Affenstark. das Model. Jetzt kommt die Werbung! Absolutes Fetenfieber. Und Fasching und Fasen Spezial in meinem Radioladen. Erst die Termine von Charlie 2000. Heute am Samstag. Da ist Charlie mit Radio Ringbung. Unter anderem, da sind noch viel mehr dabei. In Karlsruhe, in der Europahalle. Da sind Live-Acts dabei. Zum Beispiel Inner Circle, DJ Bobo, Corona, Weather Girls, Words Apart, Masterboy, 24-7. Die sind alle da. Dann sind noch da Shaman Spoon, Kim Sanders, Loose Electric, Mr. President. Ein Wahnsinnsprogramm, eine Riesenanlage. Und nach diesem Programm ist der liebe Charlie auf der Bühne und da legt ihr die Ohren flach. Wer also keine Karte mehr bekommen hat, gestern und vorgestern Mannheim und Freiburg, kommt nach Karlsruhe. Und jetzt die anderen Termine von Charlie 2000. Am Freitag, der 3. März, da ist Charlie in Reutlingen, in der Listhalle, Friedrich-Listhalle in Reutlingen, riesengroße Halle. Samstag, Neuried-Altenheim bei Offenburg, Festhalle und Schleital im Elsass. Eine Woche später, 11. Donaueschingen, La Reichenbach, Seebach und Morschwiller im Elsass. Also, ich bin gespannt, ob ihr kommt. Ich freue mich auf euch. I'm the god of hellfire and I bring you more music, more music, more music. Let's do it. Radio Regenbogen präsentiert Kauderwelsch von das Riesenradiospiel jeden Freitag mit Charlie 2000 bei Radio Regenbogen. Alle Rätsel mit, einer gewinnt. Es geht um sagenhafte 999 Mark. Informationen ab Montag in allen Zweigstellen der Badischen Bankenbank, auch in den Schaufenstern. Also, nix wie ran an die Mäuse. Kauderwelsch, das Radiospiel von Bluebox Banking. Am Montag geht der Spaß so richtig los. Und nächsten Freitag gibt's dann den ersten Gewinner bei Charlie 2000. Und 30 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice. Es liegen uns keine Meldungen über Verkehrsstörungen vor. Wir wünschen gute Fahrt. Radio von hier, Radio wie wir, Radio Regenbogen. Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Und hier ist immer noch euer Obernachtschwärmer. Jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Alles in den Startlöchern? Entzückend. Ist das ein Sound? Wahnsinn! Mann, der Typ versteht solche Freaks wie uns aber voll. Stimmt genau. Zu riesigen Nebenwirkungen fragen Sie mich. Entweder hier herrscht Frohsinn oder es kracht. Ist das klar? Natürlich, Herr Schirfrohsinn, ohne Ende! Ja, ja, ja, ja, hey! Hier ist die fröhliche Freitags-Nachtschwärmerwelle, ganz klar. Disco Radio, wie wäre es im nächsten Hammer. 5, 4, yeah! 3, yeah! 2, 1. We will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God will be able to sing with new meaning my country. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wer ist denn da, Wilma? Charlie? Hey, Charlie, wie sieht's aus? Du musst doch Girl in deiner Schleuder haben. Hör zu, Charlie. Freitagabend, wir sind auch dabei. Achtung, jetzt kommt der Superheuler. Ein Doppelspiral-Salto-Klamottale. Volle Power aus der Dose. Volle Dance-Power, das ist die maximale Dosis. And in other news, early reports it. And in other news. Is anybody out there? Oh, Hannah! It's John by Radio Wagon Bogan. We interrupt this program for a special report. Over to our reporter in Holland. Thanks, Bob. Last week in Holland, all the tapes were sold out, and it seems like something really big is going to happen over here. At this moment, the streets are empty because all the people stay in their houses waiting with their radios on. Rumors are that it will be on Veronica Radio, mixed by Danceability, and that the operation is called Mega Mix 1993. Wait, I can hear something. It's starting now. Hello, are you still there? Hello? This is the Mega Mix 1993. Oh, I go glam. Ali keep on bum down. Take them on that say that I'm a slow miss time. Slow without a name. Ali keep on bum down. Nach Schimmern nicht anrufen, das ist kein Gewinnspiel. Heute haben wir kein Gewinnspiel aus technischen Gründen. Geht das nicht heute? Superstar Mega Mix, blasting off right now. This is Radio Regenbogen. Unstop Radio. Ja, El, ich weiß, passt jetzt auch nicht, dass heute kein Gewinnspiel ist, aber da kann ich jetzt mal nichts machen, ne? Ich warte jetzt schon seit 3 Stunden und höre mir das Gedudel an, das ihr auf die Menschheit loslasst. Hey! So, jetzt haben wir eine neue Vorstellung und die ganz neue Prince Albert Joe, Marky Mike. Ich weiß nicht, vom Hocker reißt mich eine nicht nach Schimmer. Prinz Albert Joe, Marky Mike, also. Aber man kann sich täuschen, vielleicht wird es noch was. Fast zur gleichen Zeit ist rausgekommen. Die neue Big G, The Prince of Rap, die hören wir uns auch mal an. Okay. If I can't love you, no, no, no. I'm after I snatch up like a kidnapped mystery. Cause I want you close right next to me, but I won't give no pain. Happiness is what I bring to maintain your trust, your lust to keep the rust is a must. When I make my tongue thrust clear to the ear, so never fear, I'm your man now each year. I'll bring you sunshine when it rains, and if you're sad, I'll ease the pain. I'll be the one that you adore, cause you're the one that I live for. We'll be right back. Kurz vor 1 Uhr das Wetter für Baden, Hessen, die Pfalz, das Elsass und die Schweiz. In der Nacht mitunter auflockernde Bewölkung und vorübergehend abklingender Niederschlag. Schneefallgrenze bei etwa 1200 Meter. Im Tagesverlauf wird es wieder bedeckt und zum Teil gibt es ergiebigen Niederschlag. Oberhalb 1000 Meter als Schnee. Tiefstemperaturen in der Nacht plus 5 bis minus 1 Grad. Die Höchstwerte am Tage 5 bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten am Sonntag kalt und wiederholt Schauer. Bis in die tieferen Lagen mit Schnee vermischt. Im Laufe des Montags Wetterberuhigung und kurze Aufheiterungen. Dabei kann es nachts Frost geben. Radio Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 1 Uhr mit Max Lehrer. Mit ihrem Streik für 6% mehr Lohn stoßen die Metaller bei der Mehrheit der Westdeutschen auf wenig Verständnis. In einer Umfrage für das ZDF Politbarometer erklärten fast 2/3 der Befragten, die Forderung der Gewerkschaft sei zu hoch. Sie lehnen einen Arbeitskampf ab. Anders sieht das Bild bei den Gewerkschaftsmitgliedern aus. Hier halten sich Befürworter und Gegner eines Streiks in etwa die Waage. In der bayerischen Metallindustrie hatte gestern der erste Streik seit mehr als 40 Jahren begonnen. Wer in der Familie einen Angehörigen pflegt und dafür Geld aus der Pflegeversicherung bekommt, soll darauf ab 1. April Steuern zahlen. Das schreibt die Neue Ruhr, Neue Rhein-Zeitung unter Berufung auf das Finanzministerium in Nordrhein-Westfalen. Danach sei das Pflegegeld eine steuerpflichtige Einnahme der Familienangehörigen. Düsseldorf dränge nun in Bonn darauf, das Pflegegeld steuerfrei zu stellen. Es beträgt 400 bis 1.300 Mark im Monat. Die rechtsextreme Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei FAP und die Hamburger Nationale Liste sind verboten worden. Zur Begründung hieß es, beide Organisationen richteten sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik. Bundesweit wurden mehr als 50 Wohnungen von FAP-Funktionären durchsucht. Dabei wurden Waffen und Propagandamaterial sichergestellt. Das Vermögen der FAP wurde beschlagnahmt. Bei Opel ist die größte Rückrufaktion der europäischen Automobilgeschichte angelaufen. Rund 3 Millionen Fahrzeuge werden in den nächsten Wochen für Hochbetrieb in den Werkstätten sorgen. Mehr als 2 Millionen Astras erhalten eine zusätzliche Schelle zwischen Tankstutzen und Karosserie. Beim Tanken hatte es mehrfach Brände gegeben. Zudem müssen alle Opel-Fahrzeuge mit Airbag überprüft werden. Deutschlands beliebtester TV-Entertainer Thomas Gottschalk und Harald Schmidt wechseln zu Sat.1. Über konkrete Projekte wird aber noch Stillschweigen bewahrt, teilte der Privatsender mit. Beide sollen für Showsendungen eingeplant sein. Harald Schmidt verlässt die ARD. Zurzeit moderiert er im Ersten die Show Verstehen Sie Spaß. Gottschalk soll bei RTL aufhören. Über die Fortsetzung von Wetten, dass beim ZDF wird noch verhandelt. Der Bann ist gebrochen. Bayer Uerdingen holte am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem 4:1-Erfolg über den Hamburger SV den ersten Heimsieg in dieser Saison. Für den HSV dürfte damit das Ziel UEFA Cup in weite Ferne gerückt sein. Im zweiten Spiel des Abends hat Dresden 2 wichtige Punkte im Kampf gegen den drohenden Abstieg verschenkt. Die Sachsen verloren das direkte Abstiegsduell gegen den bisherigen Tabellenletzten VfL Bochum mit 0:2. Radio Regenbogen mit der Zeit 1 Uhr und 3 Minuten. Radio Regenbogen Verkehrsservice. Es liegen uns keine Meldungen über Verkehrsstörungen vor. Wir wünschen gute Fahrt. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den wir. Mein Freund! Charlie. Ein Wahnsinns-Powerplay. Letzte Stunde mit Charlie. Er will nicht mehr zurück, er will nicht mehr zurück. Er will nicht mehr zurück. Er will nicht mehr zurück. immer, das ist die Sängerin Sandra Gillette. Sie ist 20 Jahre alt. Und wisst ihr, von was sie da singt? Das ist ein ganz harter Brocken. Elle, das würde dich auch interessieren. Da singt sie zum Beispiel: Ich will keinen Mann mit einem kurzen kleinen Ding. Oder du brauchst ja eine verdammte Pinzette, um das kleine Ding auszupacken. Das ist das kürzeste kleine Ding, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Elle, ich glaube immer mehr, die meint dich. Dann sagt sie noch drin in diesem Song: Zieh deine Hosen wieder an, Süßer. Oder da: Wie süß, der ist ja so klein wie mein Bauchnabel. Elle, das kannst nur du sein. Hä? Charlie, ich schäme mich deiner. Tweezers to put that little thing away. That has got to be the smallest I have ever seen in my whole life. Get the out of here. Eeny weeny, teeny weeny, shriveled little short short man. Don't walk, don't walk, don't walk, don't walk, don't walk, don't walk, don't walk. Eeny weeny, teeny weeny, shriveled little short short man. Don't walk, don't walk, don't walk, don't walk, don't walk, don't walk, don't walk. Eeny weeny, teeny weeny, shriveled little short short man. Isn't that cute? An extra belly button. You need to put your pants back on, honey. Don't walk, don't walk, don't walk, don't walk, don't want no short, short man. Don't walk, don't walk, don't walk, don't walk, don't want no short man. Schuhverkäufer, pack wieder ein. Charlie, wenn du weiter so frech bist, dann wird hier bald der Bandi-Kampfruf erscheinen. Nein. love with you and I love my ex. I love you both, and to be true, I don't know what I'm gonna do. I gotta warn you, Max. I'm in love with you and I love my ex. Well, I'm Max, Max, call me Max. Cause you love having fun, love having sex. I'm Max, Max, Max. I'm in love with you and I love my ex. I don't wanna make you feel so blue. I don't know what I'm gonna do. I gotta warn you, Max. Don't have sex with your ex. It will make your life complex. My Max, baby, take it easy. Max, don't have sex with your ex. It will knock you off your legs. Oh, Max, be cool and just relax. Hallo Nachtschimmer, wir haben kein Gewinnspiel heute, ausnahmsweise, aber nächsten Freitag natürlich auch wieder. Und am Faschingsdienstag, da ist der liebe Charlie ab 20 Uhr hier auf dem Kanal und da haben wir wieder jede Menge Gewinnspiele. Da wollen wir mal die Fasnet verabschieden, also richtig, wie es sich gehört. Ein Wahnsinns-Power-Powerplay. Keiner macht dich mehr an. Scooter! Back in the house! Yeah! Get off your shirts and wait for further instructions! Starting the microphone business, I've got one message for the next decade! Move your ass! All right, posse! Cue it up! Hardcore!

Schön. Ist das Deutsch? Ja, ja, die Schönste auf der Welt ist meine Barbara. Was mir an ihr gefällt, das ist ihr schwarzes Haar. Sie hat so Himmel, Himmel, himmelblaue Augen und einen purpurroten Mund. Ein Gin, verflucht Sacramento Dolores, und alles ist wieder hin. Großer Häuptling, schwarzer Adler, war der seine schönste Tochter, Moikana Schalali. Ist das Deutsch? Moikana Schalali. Dort, wo die blauen Berge stehen, da hab ich sie zuerst gesehen. Rote Feder, schwarzes Haar, blaue Augen, wunderbar. Rote Lippen, stolzer Blick, weit ist der Weg zurück. Nachtschwimmer, was sagt man dazu? Mal wieder meinen geliebten Heino hier drin, hä? Also so geht's nicht weiter, gell? Doch, die alle anderen, die einen Lautsprecher haben werden, sie werden hoffentlich dabei sein. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Anything you want, you got it. Jetzt fällt nur noch einer, genau der, Onkel Hotte. Hallo Kinder, euer Onkel Hotte, du dir sein. Und heute wollen wir wieder einmal ein schönes Liedleinchen lernen. Und begleitet werde ich hier heute von der Country-Gruppe Kackstopp. Das sind der Wichtel Willi und Wichtel Asso am Banjo und an der Steelgitarre. So, dann fangen wir mal an. 1, 2, 3, 4. I rap from up. see is my name for you. I like to dance and stuff and hope you like it too. Goodbye's the last thing I have to say. I do it now and here today. And I hope you like this song. Play it, DJs, all night long. Dancing, dancing. Ein und das geht so. Hier ist eine geile Show im Stroh. So geht das Lied von Cotton Eye Joe. Hier ist Bauer Cotton Eye Joe. Singt uns ein und das geht so. Hier ist eine geile Show im Stroh. So geht das Lied von Cotton Eye Joe. No! Joe singt uns ein und das geht so. Hier ist ne geile Show im Stroh. So geht das Lied von Cotton Eye Joe. Hier ist Bauer Cotton Eye Joe. Singt uns ein und das geht so. Hier ist ne geile Show im Stroh. So geht das Lied von Cotton Eye Joe. Hier ist Bauer Cotton Eye

Hier sind wir noch Nachtschwärmer-Spezial bei Radio Regenbogen mit eurem Charlie. Geht das los? Bin ich schon aufgehabt? Ja, hallo! Ja, hier ist Horst. Ich sehe mitten auf der A7, will auch mal ein Gruß loswerden an alle, die die CD noch gekauft haben. Ja, cooler Stoff, das knallt voll an, du. Und jetzt geht das los hier, ne? Ja, ha! Bom bom bom bom digge digge digge bom digge ba bom digge digge digge bom digge ba bom digge digge digge bom digge ba bom digge digge digge bom digge ba. Baby.